Hören Sie den Refrain noch einmal. Veronika, der Lenz ist da, die Mädchen singen tralala, die ganze Welt ist wie perfekt, Veronika, der Spargel wächst. Ach du Veronika, die Welt ist grün, drum lass uns in die Welle ziehen. Der liebe alte Großpapa sagt zu der guten Großmama, Veronika, der Lenz.